Herrschaft, mal eine Frage vorweg. Wissen Sie eigentlich, was Sie und ich, was wir heute Abend gemeinsam haben? Jetzt mal eine Quizfrage. Nicht, was haben Sie dasselbe wie ich? Kein Fernsehen. Nicht, dabei glaube ich sogar Krimi heute, ja. Wären Sie nicht hierher gekommen, hätten Sie vielleicht noch einen netten Abend erlebt. No. Ich weiß nicht, was der Applaus jetzt soll. Das ist ja Käse, ne? So was. Ja. Ne, ich meine, ich persönlich bin ja ein großer Freund. Und zwar von dieser Kunst des Wilden Westens. Die, wenn die da so gegenseitig mit schmackeste Fresse polieren, dann hüpft mein Herz aber genauso erregend, wie meinetwegen auch bei diesen wunderbaren Naturaufnahmen, was sie immer mit bei haben. Wenn so die Sonne blutrot hinter die Kaktusse der Prärie untertunkt. Ne? Nee, und auf seinen treuen Gaule kommt zufällig mal ein müder Cowboy von der Mocky Rountens runtergeritten. Nee, denkt sie nichts Böses? Nee, aber auf einmal knacken da so ein paar Schurken in die Büsche. Und der Rindvieh merkt das nicht mal. Der tut, als ob er nicht wüsste, was so Knacken im Fernsehen immer bedeutet. Ich meine, ich an seine Stelle hätte doch längst Koll aus der Hose. Rein vorbeugend, schon mal ein bisschen in die Ecke hingeballert, wo die Töne von wegkommen. Nee, aber das ist meistens. Die in die Western an Anfang, da sind die Helden so richtige Blödmänner. Als ob sie noch nie Bonanza geguckt hätten. Nee, ja, dabei selbst das Pferd hat schon Lunte gerochen. Nee, spitzte Ohren und wedelt mit den Schwanze, im Gegensatz zum Cowboy. Ja, der. Der tut so harmlos, als wäre das nur ein Film von diesem Professor Grinsbeck wäre. Ein Platz an der Sonne für Menschen und Tiere. Hinten mit der Postcheck-Nummer dran. Aber denn auf einmal, da fallen ihm die Schuppen von den Augen und die anderen über ihm her. Nein, schreit er doch, ich war es nicht. Ich habe den Sheriff seine Tochter nicht geschändet. Ich muss mich verwechselt haben. Den Abend, ne? Und dann hat er meistens schon eine Schlinge um den Hals, wird der Strick über so ein dicker Ast geworfen von einem Baum. Er selbst ist inzwischen schon gefesselt wie so ein Kalbsnierenbraten. Sitzt er auf sein Pferd und beguckt sein letztes Stündlein. Und hinter dem Pferd steht schon einer mit der Peitsche. Und wenn der jetzt den als drüber zieht, so richtig mit Schmackes, dann geht der Gaul natürlich stiften. Und sein Herrchen bleibt in Baume hängen mit die entsprechende Halsschmerzen. Und dann fängt auch unsere Mama immer am Jammern. Nein, sagt sie und hält sie die Augen zu. Jetzt ist alles aus. Hätten wir doch in anderen Programmen. Oh, dann hole ich die Fernsehzeitung. Ich sag, Mama, guck. Ich sag, der Mann ist der Hauptdarsteller. Nicht, der Film dauert 1,5 Stunden. Das können die sich doch gar nicht leisten. Dass sie so einen schon in den ersten 5 Minuten über den Jordan jagen. Nee, weil, ich meine, das wissen sie doch auch, dass so Aufhängen an Anfang in die Western immer nur mal erste Vorspeise ist. Und zwar, weil hinter diesen einen Felsbrocken, der da immer liegt, nicht, da lauert ja jetzt schon der zweite Held. Und der ist meistens aus der ganz anderen Gegend weg. So richtig ein Fremder in seiner schwatten Nappermontur. Und der kann da doch dort nicht verknusen, wenn da so einer in diesen Do-it-yourself-Verfahren aufgehängt wird. Er sagt das später auch selber. Wenn einer schon einmal den Strick verwirkt hat, bitteschön. Aber dann müssten erst diese Leute von der Filmfestspiele, diese Jury, ne? Die müssen dann beschließen, richtig mit meinen anständigen Galgen am Marktplatz, wie das Gesetz es sich da ausgedacht hat. Ja, ist ja auch besser. Manch einer, der vielleicht gerne zugucken möchte, wird sich hinterher ärgern, wenn er den Schurken und die Chance gebracht hat. Und deshalb nimmt auch jetzt der zweite Held sein Gewehr an der Backe Und genau in dem Moment, wo der Schurke den Zossen eins über den Hintern kloppt, da schießt er den Strick kaputt und das Pferd zischt los wie so eine wild gewordene Sau. Nun dreht es den zusammengeschnürten Cowboy in die Dunkelheit der Prärie einem neuen Leben entgegen. Sie können sich vorstellen, wie denen zumute ist. Eben hat nur noch das Hemd geflattert. Und jetzt braust ihn schon wieder Nachtwind durch die Haare. Also, der freut sich natürlich. Nee, das kann man aber auch nachfühlen. Aber jetzt die Schurken, die gucken vielleicht aus der Wäsche. Der Oberschurke ist am Rumbrüllen, am Fluchen, dass man denkt, gleich kriegt er einen Infarkt. Genau wie unseren Werkschutzleiter. Nicht der Fritze Köhler. Ich hatte auch nur durch diese dauernde Rumbrüllerei, bis er eines Tages, bitteschön, hat er eine Quittung. Ja, hat zu Hause gelegen, noch anderthalb Jahre auf die Kur gewartet, aber ist er schon gar nicht mehr in den Genuss reingekommen. Und genauso er, der Oberschurke. Wie reißt sich den Sombrero vom Kopf, haut ein Untergebener der Schnapsbuddel aus der Schnauze. Wer war das? Wer war das? Richtig so mit schaubernen Zähne. Nicht, weil er ja den Held nicht gewahr geworden ist. Und denkt er, da hätte ihm einer von seinen Leuten diesen Streich gespielt. Und auf einmal sind die Ganoven gegenseitig am Rumbolzen. Immer diese dumpfe Unterleibschläge. Nicht einer zieht Messer, andere Revolver und dann machen die sich gegenseitig kalt. Und selbst der eine, der bis zum Schluss totgestellt hatte, wie der sich aufrappeln will, in den Colt wegstecken, bups, geht ein Schuss nach hinten los, Eigentor, wie man in Fußball sagt. Und ist er auch noch schön tot, ne? Ja, wie das jetzt weitergeht, da unterscheiden sich die Western manchmal ein bisschen. Also meistens kommt ja die Sache mit der Postkutsche gleich. Das kennen Sie doch, nicht? Erstmal kriegt der Kutscher einen verplättet, dass der so Kopeister von seinem Fahrerstuhl am Feldweg plumpst. Ist meistens gleich tot, aber sicherheitshalber reiten die Posträuber noch mit der Geule drüber. Naja, so ein Kutscher ist nur eine Nebenrolle. Der wird nicht mehr gebraucht. Ne? Da kann man dann noch schön mitnehmen. Aber jetzt die Pferde, die wissen natürlich nicht mehr wohin. Mit die Kutsche über unwegsames Gelände. Jeden Schlachloch nehmen sie mit, wie die Irren über Felsbrocken rüber. Aber das soll nur so aussehen, als ob die so bekloppt wären. Nee, weil in Wahrheit hat sie der Regisseur, das ist ja so Art Abteilungsleiter beim Fernsehen, der hat die aber genau eingebläut, wo sie lang müssen. Ja, sonst hätte ja auch die Kutsche gar nicht kaputt gehen. Da müssen erstmal die Räder am Eiern fangen, nicht den brechende Speichen raus, bis das Ding auf den Narben läuft. Und jetzt ist immer besonders angenehm, wenn durch Zufall beide Helden in der Kutsche drin sind. Weil der eine kann dann auf dem Dach klettern und die Schurken von oben abknallen oder mit Kolben wegputzen, je nachdem. Und der andere steigt auf diese Stange oder Deichsel und der macht so Bockspringen über die Zossen weg nach vorne. Und das Kunststück dabei ist, dass der erst in allerletzten Moment beim ersten Pferd ankommen darf, um für zum vorm Abgrund zum Rumreißen. Nix, sonst muss das ganze Filmstück normal geknipst werden. Naja, aber wenn das jetzt soweit ist, dann kommt auch meistens schon dieser sogenannte Salon. Das ist unten eine Kneipe, oben eine Absteige, die Pferde bindet man mit einem Band an so einem Balken. Und das Wichtigste beim Salon ist jetzt das Reinkommen. Wenn da einer ankommt, höflich an diesen Fensterladen klopft, den sie da als Tür am Wedeln haben, nicht die Kappe abnimmt, Füße abstreift, wie sie das gehört, der hat in so ein Restaurant gleich verschissen. Sondern schiebt man den Sombrero so mit Colt im Nacken, wackelt mit dem Hintern durch die Tür, die spuckt einen der Herren schon mal ein Glas rein und schießt den Wirt im Spiegel. Dann weiß der aber gleich, dass man aus bessere Verhältnisse stammt. Und den gibt der einen auch gleich eine ganze Flasche Whisky und ein Glas. Und zwar bringt er das nicht etwa, sondern der stellt das so am Tresen und schiebt dann so wie bei Kegel. Also sieh, ich habe das mal ausprobiert. Bei uns in der deutschen Eiche. Nee, aber Sie glauben nicht, wie schwer das ist. Beim ersten Mal ging das große Rollmopsglas flöhen. nicht der zweite Schuss direkt vom Bonkspieß. Und das war ein halb Liter Pilz. Das traf eine Dame aber an ihrer empfindlichsten Stelle. Genau zwischen der Brust. Junge, die hat vielleicht getropft hinterher. Ich wollte das als Kavalier mit meinem Taschentuch wieder gut machen. Aber je mehr, dass ich die da oben abtupfen wollte, desto kräftiger wurde die alte Ziege. Ich meine, da sind aber diese Mädels in Westen anderer Sachen gewöhnt. Ja, muss ja auch. Gucken Sie mal, so ein Cowboy, wenn der wochenlang hat er nur seine Kühe gehabt, dann ist so eine Kellnerin für den die erste Dame seit langem. Und deshalb sorgen die Wirte in Westen auch dafür, dass die Bedienung schon mal ein bisschen hübscher ist wie bei uns. Obwohl ja sowieso jeder seine Mama zu Hause hat. Ne? Muss die sogar in der Kneipe mitnehmen. Aber diese Western-Mädels, die kann man ruhig im Bein reinkneifen. Oder wenn man da Trinkgeld ganz tief hält, beugen die sich auch schon mal so rüber, dass man von oben anständig in die Dame reingucken kann. Und dann denken die sich nichts bei. Das gehört bei dir zum Beruf wie bei uns zur Mehrwertsteuer. Ja, obwohl, hören Sie mal, obwohl das oft ganz teure Schauspielerinnen sind, Marlene Dietrich, Rita Wolvors, die machen das alles mit. Allerdings dürfen sie als Mann bei diesen Weibern nur bis zu einer ganz bestimmten Stelle, dann ist Feierabend. Ja, weil die ja alle ihr Schicksal schon hinter sich haben. Und deshalb erzählen sie auch jedes Mal, wenn der Held bei so einem Mädel auf der Bube hockt, nicht, dann erzählt sie ihm gleich, ja, er sollte nicht schlecht von ihr denken. Sie wäre eigentlich ganz anders, aber die Umstände, ne? Die eine zum Beispiel hatten die Rothäute ihren Opa skalpiert. Jetzt musste sie Geld verdienen, für den alten Herr ein Toupet zu kaufen. Oder das ist eine, die kennen Sie bestimmt auch, mit so einem Schmollmündchen, aber Augen sie einen Himmel auf Erden. Junge, wenn die doch eine Kneipe fähig, dann muss ich immer mal erst eine Strickweste offen machen. Ja, aber das hätte die doch kein Aas angesehen, dass die oben auf ihre Kammer noch 5 ganz kleine Geschwister hatte. Das Jüngste musste sie noch säugen sogar. Und daran erkennt man auch den Held in Western. Jedes Mal, wenn er so ein Mädel trifft, dann reißt er sie gleich zusammen, schluckt seine Begierden tapfer runter, nimmt sie vielleicht sogar noch gegen andere Zudringlichkeiten in Schutz und verkneift eben alles bis nach der Hochzeit. Höchstens ein Kuss, der kann ihn schon mal unterlaufen. Und wenn so ein Mädel besonders viel Unschuld am Leib hat, dann streichelt die auch nicht etwa den Held persönlich, sondern krault sie nur so sein Pferd in der Haare. Aber er weiß dann meistens gleich, wer in Wahrheit gemeint ist. Ja. Jetzt, je nachdem, wo der Western sich in Einzelnen von handelt, kann sein, dass auch noch Indianer vorkommen. Das sind ja die eigentlichen Negers von Amerika oder der Wilden. Nee, und erkennt man schon von Weitem an ihren Gequieke. Ja, jedes Mal, vor dass die angreifen und abgeknallt werden, haben die so ein ganz merkwürdiges Geschrei, stoßen die aus. Sicher gibt auch Vernünftige drunter. Häuptlingssöhne, diese Pierre Breitz zum Beispiel, die wollen vielleicht sogar ein Freund des Helden sein. Denken sie, sie könnten selber eines Tages Weiße werden, wegen guter Führung vielleicht. Aber die anderen Indianer, wie gesagt, die haben ein Brett vom Kopf, die wollen sich ums Verrecken nicht freiwillig totschießen lassen. Und da schrecken die auch vor keine Grausamkeit zurück. Und ich meine, wo so ein grober Klotz, gehört natürlich auch ein grober Keil. Und das ist dann der amerikanische Kavallerie. Kennen Sie doch diese Leute, die der Hosenträger über der Uniform haben? Na Junge, das hätte sich bei uns mal einer rausnehmen sollen. Aber sonst ist nicht viel anders wie bei uns. Der junge Leutnant, vorne große Schnauze, hinten ein Klecks in der Hose. Nicht, der General hat meistens das Reißen in der Beine, aber sonst ist er Kavalier. Und der am ulkigsten ist ja immer die Mutter der Kompanie der Spieß. Nicht die Alten wissen alles, aber können nicht mehr so. Nicht die Jungen können, aber haben noch keine Ahnung. Nicht bloß der Spieß, der weiß alles und kann alles. Saufen wie ein Loch zum Beispiel. Oder wenn eine Farmersfrau was Kleines kriegt und der Gatte selbst ist zufällig die Tage vorher mal erschossen worden, dann greift der Spieß dazu und ist die Dame behilflich in ihre schwere Stunde. Lässt sich vielleicht von dem Baby sogar auf der Uniform pinkeln, wenn es sein muss, ne? Und sein Humor verliert er eigentlich immer erst, wenn in diese verirrte Kugel, die ja auch in einem richtigen Western nicht fehlen darf, aber dann geht schon meistens einer mit Hut durch den Schwadron und sammelt für den Spieß seine Blagen, um sie diesen herben Verlust ein bisschen zum Vergolden. Ja, aber jetzt kommt noch der Gipfel von Western. Das ist meistens so 5 Minuten vor Schluss, wenn sich der Held und sein Gegner Auge in Auge... Oh Junge, also ich habe das jetzt schon so oft gesehen, aber dabei geht mir immer wieder eine Zigarre aus. Und zwar spielt das meistens auf die Hauptstraße von dem Dorf. Alles ist menschenleer, von oben knallt die Sonne runter. Man hat kein Bier mehr im Glas am Ende von so einem langen Film. Das nimmt einen aber ganz schön mit. Und jetzt kommt von einem End der Straße der Held und am anderen kommt der Gangster. Und jetzt geht das los. Die gucken sie sich erstmal so eine Weile an und dann gehen sie aufeinander zu, aber ganz langsam. Weil jetzt gibt das eine goldene Regel. Wer zuerst nach einem Colt greift, auf den muss der andere am schnellsten schießen. Ja, weil nur dadurch, also das ist Vorschrift für die Notwehr. Und ich meine, das kennt man ja von der Kirmes. Je dichter man vor den Blumen steht an der Schießbude, desto besser trifft man. Und das wissen die Brüder auch. Und deshalb gehen sie also jetzt aufeinander los, ganz langsam, die Hand dicht am Colt. Also ich habe schon oft gedacht, wenn den einen jetzt nur eine Wespe pieksen würde, der will ihn nur verscheuchen. Bups, hat der andere einen Grund. Ne? Ja, dann kommt noch ein letztes Gespräch unter 4 Augen. Der eine sagt, du Sausack, komm her, wenn du keine Flasche bist. Und dann lacht der andere so höhnisch und sagt, du Pfeife, du schmeiß deine Waffe weg und ich mache ein Sieb aus dir. Also Redensarten. Und dann gehen sie wieder aufeinander los, nicht ganz langsam, immer näher, immer aufeinander los. Und wenn man schon denkt, jetzt müssen sie eigentlich längst aneinander vorbei sein. Nicht da endlich fällt der erlösende Schuss. Und zwar von einem Kumpel des Gangsters. Nicht der heimlich von dem Dache eines Hauses aus hat der den Held im Sand geblasen. Nur jetzt dreht sich der Gangster um und lacht so dämlich, aber da hat er nicht mit dem Held gerechnet. Der ist nämlich, aber sie, also Sonnevergünstigung, der wird in die Western nur ganz große Spitzenstars gewährt, dass er doch gar nicht tot ist, sondern nur angeschossen. Und jetzt reißt er sein Colt und knallt den Gangster ein von Latz, dass der sich aber 3-mal um die eigene Achse dreht und dann auch auf die Schnauze fliegt. Und jetzt kommt die schönste Stelle. Der Held ist jetzt so ein bisschen ermattet von seinem Schuss, der bringt nichts mehr auf die Beine. Aber der Gangster liegt ja auch noch nicht so lange. Und jetzt greift er sich nochmal an Hosenbein, zieht das Ding raus, lässt den Hahn schnappen und wie er gerade auf den ohnmächtigen Held abdrücken will, da... Also sieht man richtig, wie ihn die Lebensgeister aus den Halse entfliehen. Nicht sein Auge bricht und der Colt fällt aus seiner erstarrenden Hand. Und da endlich weiß man, 2-3 Monate krank feiern, ist der Held wieder am Damm. Die kleine Nachtkur vielleicht, da kann er sogar wieder reiten. Und dann kommt auch unsere Mama endlich wieder unter den Tisch hoch. Aber wissen Sie, mein Lieblingswestern, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der heißt 2 Worte, ein Colt. Und zwar handelte der, ach Junge, also da hatte ich jetzt die, Moment, die einzelnen Sachen, da hatte ich die in der Reihenfolge. Also wollen wir so sagen, in diesem Film, die Handlung war, ja, wie meistens, nicht, aber wie der zum Schluss doch noch mit dem Leben davonkommt, wunderbar gebracht. Und vor allem der Naturaufnahmen. Also wenn der herkommt, dann müssen sie rein. Viel Vergnügen.